Scharlach und Scharlach stürzen durch des Aras Trauer. Reiter entlang an Roggenfeldern, leeren Mühlen. Oder Hirten singen nachts und Hirsche treten in den Kreis ihrer Feuer, in den Kreis ihrer Feuer des Hains uralte Trauer. Tanzende heben sich von einer schwarzen Mauer. Fahnen von Scharlach lachen, Wahnsinn, trompetend.